Kapitel 3, Übung A14. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Hören. Schön. Dankeschön. Wir hören gern Musik. Das ist ein schöner Stuhl. 12. Wörter. Wörterbuch. Können. Möchten. Öffnen. Marie und Sebastian können schon 12 deutsche Wörter schreiben. Das Wörterbuch ist im Regal. Könnt ihr das Wort buchstabieren? Sind das 11 oder 12 Wörter? Möchten Sie ein Doppelzimmer? Was hören Sie? Ö oder E? Kennen. Können. 12. Lesen. Öffnen. Senden. 11.